damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carsten San Crusoe, dem Podcast für alle Gestrandete. Mit mir im Studio Bubi und der große Luke. Woo, yeah. Servus. Ja, ihr habt lang drauf gewartet, der Countdown hat runtergezählt und jetzt ist endlich soweit. Die Folge, die eigentlich freitags kommt, kommt heute ausnahmsweise samstags. Und wir haben viel vor, wir haben viel vorbereitet, beziehungsweise Lukas hat alles vorbereitet, wir haben eigentlich gar nichts vorbereitet. Ja, dann Lukas, hoffentlich carryst du uns heute durch, weil meine Liste ist quasi leer. Und mein Kopf ist auch leer. Ja, und deiner ist auch ein bisschen leer. Ja. Ja, ein bisschen was habe ich auf jeden Fall vorbereitet. Sehr gut. Ja, du bist ein bisschen lädiert heute. Ja, ich komme frisch aus dem OP-Saal. Du hast keine Kosten und Mühen gescheut, trotzdem den Termin wahrzunehmen. Ja, wir haben schon zweimal, glaube ich, jetzt nur wegen mir extra verschoben. Da habe ich gedacht, da muss alles dran gesetzt werden, dass ich heute auf der Platte stehe. Sehr gut. Krass. Ja, was hast du denn überhaupt? Erzähl mal die Leute, hol mal die Leute ab. Also grundsätzlich habe ich eigentlich nur das Handgelenk gebrochen oder zwei Knochen vom Handgelenk. Aber eins ist einfach nicht mehr zusammengewachsen, also ein Knochen. Und der ist quasi wie tot. Und damit er wieder zusammenwächst, muss man einen Teil vom Hüftgewebe entnehmen und quasi im Handgelenk einsetzen, sodass Knochen auf Knochen wieder zusammenwächst. Also man nimmt einen Teil vom Knochen von der Hüfte raus. Genau, und dann, also okay. so ein Hüftgewebknochenteil, das ist so minimal, der Schnitt ist auch nur 3 Zentimeter an der Hüfte und setzt den dann halt im Handgelenk ein und dann mit 2 Drähten verkuppelt man das wieder, sodass die Last um den kaputten Knochen rum ausheilen kann, sodass der einsatzfähig wieder ist. Das klingt so vercheckt einfach. Medizin ist so verrückt. Müssen die Drähte nachher wieder raus oder ja, lösen die sich irgendwie auf? Nee, das ist... Muss dann auch nochmal hin. Ja. Super Sache. Wow. Ja, und man sieht es dir an deinem Arm mit deiner riesen Schiene oder was auch immer das ist. Ja, das Ding ist, das ist jetzt nur so eine Schiene, weil ich einen Daumen nicht bewegen darf, weil wenn ich einen Daumen bewege, dann merke ich den Draht. Mhm. Also in verschiedenen Stellungen spüre ich, dass da einfach was ist. Das ist mega unangenehm. Aber nach 2 Wochen, wenn dann die Fäden rauskommen, dann kriege ich noch einen festen Gips und dann geht's eigentlich. Also vom Bewegungsradius oder so bin ich dann relativ wenig eingeschränkt. Okay, nice. Krass. Ja, du hast schon ein paar Sachen vorbereitet. Bevor wir da dazu kommen, wollte ich dich fragen, in der letzten Folge gab es ja einen Jingle, der irgendwie voll untergegangen ist, weil der Bubi nicht nochmal irgendwie auf Insta drauf hingewiesen hat. Wie fandst du den Jingle, der Emoji-Jingle? Ich fand ihn nicht schlecht. Ich fand aber auch gut. Nicht so übertrieben gut. Ja, aber direkt, ich fand es gibt schlechtere. Shootisch, also, weil der Bubi nicht auf Instagram darauf hingewiesen hat, in der Woche davor noch loben. Hier, ich hab ein bisschen mehr erwartet beim Insta, muss ich sagen. Ja, dieses Insta, die Woche war richtig schlecht. Ich hatte auch eine anstrengende Woche und ich hatte keinen Kopf mehr dafür. Ich habe mir überlegt, ob vielleicht die Folge schlecht war und nicht viel geboten hat, dass man da was machen Ja, ich habe es mir angehört und habe irgendwie kam nicht auch viel bei rum. Tut mir leid an der Stelle, ja. Das Einzige, was man mitnehmen konnte, war die Sauformel, aber viel mehr ist mir dann auch nicht eingefallen, außer das dann noch. Deswegen habe ich gedacht, frage ich vielleicht in der Folge, was ihr davon haltet. Ja, ist gut, dass du darüber schwätzt, weil ich habe noch ein kleines Follow-up dazu. Mhm. Und zwar, kleiner Tipp von meiner Seite aus. Und zwar, wenn ich mir die Folge gebe, dass ich die Instagram-Story mache, dann tue ich es immer auf 1,5- oder 1,8-facher Geschwindigkeit abspielen und das ist so genial. Und wenn man dann wieder auf reelle Geschwindigkeit geht, dann denken wir, Alter, warum redet ihr denn in Zeitlupe? Ich glaube, wir reden eh schon relativ schnell, aber ich glaube... Nee, gar nicht. Das ist ganz arg so schlimm. Dann, wenn man das so macht. Es ist so verrückt. Ja, kleiner Tipp, stellt mal jetzt auf 2-fache Geschwindigkeit. Ja. Aber 2-fach ist doch schon richtig krass. Ja, 1,8 ist ideal, dass man noch alles hört und alles versteht, aber es ist schon arg schnell. Kann man das stufenlos verstellen? Nee. Bei Spotify gibt es 1,0, 1,1, 1,3, 1,5, 1,8 und 2,0. Okay. Ich hab nicht falsch gesagt. Aber dann gibt es noch 2,5 und 3, aber da hörst du halt nichts mehr. Aber die Stimmen werden nicht höher? Nee, es wird das hörst du nicht wirklich. Ja, dann wird es ja auch scheiße klingen alles. Nee, also es klingt nicht scheiße. Okay. Man kann es sich schon geben, aber es ist halt einfach schnell. Ich habe noch ein kleines Follow-up auch zur Emoji-Kategorie. Und zwar habe ich das Shortcut für Windows falsch gesagt, wie man die Emojis macht. Das Shortcut ist Windows und Komma. Vielleicht habe ich es jetzt wieder falsch gesagt. Nee, Windows und Punkt. Mann, ich habe extra Windows und Komma aufgeschrieben, jetzt bin ich wieder unsicher. Ja, also dann wird es mal Windows einfach und Komma sein. Ja. Ja. Nicht, dass ihr da verzweifelt versucht, euch das Ding da aufzumachen. Weil hier ist nur eine Taste, dann drückt man auf die und dann kommt auf die Weltkugeltaste. Ja. Und dann kommen die ganzen Emojis. Ja, aber das ist nur bei den reichen Apple-Leuten so. Ja, bei meinem alten MacBook war das auch nicht so. Das ist irgendwie nur bei dem so. Keine Ahnung. Lukas, wie stehst du zu GIFs? Boah, underrated. Sehr, sehr underrated. Ja. Also ich glaube, wenn man ein gutes Gefühl dafür hat, wann man was schickt, ist überragend. Ja, sehr gut. Gerade so bei uns in so Fußballgruppen, wenn dann, wir wissen, einer ist Fan von der einen Mannschaft und die verliert gerade und dann hat irgendein Spieler, der halt ein GIF hat, ein Tor geschossen, dann schicken halt fünf andere den GIF rein von dem Fußballspieler oder so und das ist halt brutal. Sehr gut. Das ist brutal. Ich glaube, wenn einem auch was zum Lachen bringen kann, ist halt so ein GIF in so einer Situation. Also lacht man auch gern mal alleine. Also wenn ich ein Smiley oder ein Emoji sehe, dann lache ich nicht. Ja, selbst wenn du das Lach-Smiley schickst, lachst du selber manchmal gar nicht so. Nein. Du schickst dir was Witziges und du findest witzig, musst aber nicht lachen, aber jetzt schickst du diesen krassesten Lach-Smiley einfach rum. Ja, aber was schickt ihr, wenn ihr wirklich lacht? Also wenn ihr vorm Handy sitzt, allein daheim und ihr lacht einfach los. Also ich schreibe dann immer ganz groß, ha ha ha ha ha. Also in Großbuchstaben. Okay. Dabei, dann muss ich in wirklich lachen. Okay. Nee, ich lache ziemlich gern und ziemlich viel. Und ich schicke immer den gleichen Smiley, und zwar den Eintränigen. Habe ich letzte Woche schon erzählt. Den, ja. Der, wo ein Träne lacht. Das, was eigentlich eine Schweißperle ist. Nee, für mich nicht. Das glaube ich schon. Ja, aber der oder kneift der die Heulige. Augen so zusammen. Nee, nicht der Heulige. Der kneift ich halt glaub, die Augen. Ich weiß gar nicht. Ja, ich zeige ihn dir geschwind. Okay. Jetzt pass auf. Der ist nämlich mein All-Time-Fuff. Das ist eine Schweißperle. Zeig. Okay. Das ist so aus so Animes, dieser... Und wenn du den schickst, dann lachst dann du. Dann finde ich es sehr witzig, wenn ich lache, ja. Welchen, was benutzt du, Patrick? Ich benutze eigentlich meistens den mit den Tränenlach-Smiley, den Standard-Dinger. Aber ich glaube, wenn ich wirklich lache, dann schreibe ich auch hahaha, aber nicht groß. Nicht groß? Nein, ja. Okay. Ich, weil groß, da denken manche, ich sitze wirklich so davor, so richtig aggressiv, weißt du, wie ich meine? Ja, Großbuchstaben sind immer gleich aggressiv, ja. Aber man kann doch nicht aggressiv lachen. Ja, aber so, weißt du, ich meine so. Ich weiß schon, wie du meinst, aber. So sehr extrovertiert. Die zwei Sachen passen dann eigentlich nicht zusammen. Also das Aggressive. Ach so, ja. Aber ja, man kann sich schon darunter vorstellen, dass es theoretisch da so Abstufungen gibt vom Lachen. Ja. Dass du, es gibt vielleicht die Smileys oder den Doppelpunkt Klammer zu oder Doppelpunkt Groß D. Wie man es früher gemacht hat. Jetzt gibt es die ganzen Emojis und dann gibt es noch hahaha und hahaha großgeschrieben. Aber ich kenne auch noch welche, die diesen Doppelpunkt Klammer zu als Smiley verwenden und das sind für mich ganz komische das Leute. Ist heutzutage auf dem Handy halt aufwendig, weil du da die Tastatur so umschalten musst. Ja. Oder? Ich glaube schon. Ja, und wird nicht, korrigiert mich, nee, aber wird nicht ein Doppelpunkt Klammer zu einem Smiley auf Windows-PCs? Bei Teams, ja. Bei Teams, ja. Mhm. Und der Doppelpunkt D wird zu einem ganz großen Lach-Smiley. Echt? Ja, ja, das wird automatisch bei Teams zum Beispiel. Ich habe früher mal den Minuspunkt Minus gemacht, dieser unbeeindruckte. Früher war ich sehr viel unbeeindruckt und habe immer Minuspunkt Minus, weil die sind auf der Tastatur nebeneinander, kam so ganz schnell und das abschicken. Und früher hat man halt in ICQ nur am PC, da hat man ja nicht mit dem Handy gechattet. Und da habe ich den immer gemacht. Aber da habe ich, glaube ich, nicht gelacht. Früher gab es ja nichts zu lachen. Früher gab es nichts zu lachen, da war ich von allem unbeeindruckt, glaube ich. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich irgendwie groß mal gelacht habe. LOL hat man geschrieben. LOL und Roffel. LOL und Roffel. Ja. Und dann hat man schon richtig gelacht. Das war das höchste der Gefühle. Ja, kommen wir doch mal zu dem, was du uns alles vorbereitet hast für die heutige Folge, weil es ist ganz viel, nachher kommen wir nicht durch. Sollen wir mit dem Besten anfangen? Mit dem Gastgeschenk? Ja, wenn du da Bock drauf hast. Okay. Fangen wir mit dem Gastgeschenk an. Jetzt bin ich richtig gespannt. Jetzt packe ich mal mein Endgerät weg. Meine Freundin ist eine sehr, sehr gute Künstlerin und hat euch das Studio gemalt mit Acryl von Hand und ich würde sagen, das ist hier sehr, sehr gut gelungen. Das ist sehr geil. Und ich glaube, ihr findet da einen überragenden Platz hier. Dafür. Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch viel weiße Wände. Man kann auch direkt das da einfach abhängen und es da hinhängen. Dann muss ich nicht meinen Nagel in die Wand schlagen. Also, ist sehr geil. Weil ich habe halt gedacht, das kommt halt so, das ist was sehr Originelles. Und ich denke, also ich war mir relativ sicher, dass ihr sowas nicht habt. Ich habe zu ihr gesagt, vielleicht wäre es gut, wenn sie, weißt du, in Spotify so die Folge mit den ganzen Spotify-Zeichen macht, aber sie hat gemeint, das fände sie cooler. Okay. Und dann habe ich ihr da freien Lauf gelassen und das ist dabei rausgekommen. Ist die Ente in der Mitte auch gemalt? Alles, alles von Hand. Sieht es aus, wie wenn die Ente noch so als Bild, ich muss guck's dir an. Mal. Guck's dir an. Mega gut aus. Ich feiere es hart, also Kompliment. Vielen an der Dank. Stelle. Das ist echt. Da steht sogar hinten das ihr Creator-Datum drauf und das Kürzel. Ja, die hat auch schon für mich zum Geburtstag einen Fußballer gemalt und für meinen Vater ein Motorrad, echt brutal. Ja. Also das kann sie echt. Hat safe noch eine ASMR gehabt. Ja. Das hört man nicht. 22.04.22, das ist ja. Ja, jetzt heute holt mich aus dem Krankenhaus ab und sagt, ey, ich bin mit dem Bild noch nicht fertig. Zurück was raus, sag, wir müssen später aufnehmen. Ich lege mich heim aufs Sofa, dann kramt die das Bild raus, setzt sich raus auf die Terrasse und sagt, ey Lukas, guck mal, da, das geht gar nicht. Da oben, das weiß, das verläuft da. Da muss ich nochmal was ändern, hat sie gesagt. Und hockt sich hin und hat bestimmt noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde dran rumgemalt. Ah ja, man sieht's, wenn man von hinten durchguckt, dass das weiß, dass ein bisschen blaue Farbe in die weiße Schrift reingeht. Genau, und das hat sie gesagt, dass damit kann sie nicht leben, weil sie da sehr perfektionistisch ist. Ich bin hellauf begeistert von der Ente. Das sieht wirklich aus, als ob die 3D wäre quasi. Ja, das ist echt, auch mit der Schattierung und so, das finde ich. Übel. Das ist echt. Ja. Krass, also ach, Respekt an der Stelle. Ja. Richtig aus. Richtig gutes Geschenk. Ich leg's glaube einfach mal da. Ja, perfekt. Die hört sich bestimmt an. Ja, sicherlich. Also Grüße an der Stelle, ja. Ja, du musst eh ein bisschen jetzt deine ganzen VfB-Instagram-Follower mobilisieren, dass sie die Folge anhören, weil wir müssen quasi die Klickzahl von der Folge 20 Laura-Folge müssen wir jetzt quasi ein bisschen übertreffen. Mhm. Ja. Schaffen wir das. Ich setze alles dran. Schnapp dir einfach mal den VfB-Account Instagram und post mal hier. Schiebst es da so rein. Unser neuer Neuzugang Lukas hier. Sag, die sollen das alles re-Instagrammen. Reposten. Genau. Das sollen die machen. Retweeten wollte ich sagen, aber das heißt auf Instagram ja nicht retweeten. Ja, kann man vielleicht auch allgemein benutzen, das Wort, so wie googeln für suchen. Steht ja auch jetzt, glaube ich, im Duden. Ja, ich glaube schon eine Weile sogar. Als Google, Google für suchen. Suchen? Ja. Okay. Im Internet suchen. Also du kannst in Google googeln. Mhm. Und das ist nicht falsch. Kannst du auch in Bing googeln oder in Yahoo-Suche googeln. Ist vercheckt. Das meist gegoogelste Wort ist auch Google. Weil die Leute das nicht peilen. Dass sie nicht Google eingeben müssen, sondern einfach nur eingeben, meistens in den meisten Browsern. Was aber auch fies ist, das habe ich jetzt gemerkt, ich habe mir an meinem Rechner eine virtuelle Maschine aufgesetzt mit Windows 11. Und wenn du da dann im Edge-Browser irgendwas suchst, dann merkst du, jetzt kommen die Bing-Ergebnisse. Ich will aber eigentlich die Google-Ergebnisse von meinem Suchbegriff haben. Und dann gibst du in die Suchzeile google.com ein und dann bist du immer noch in so einer Bing-Dings gefangen, weil der will dich einfach nicht auf Google, der will dich einfach nicht loslassen. Der hält dich fest bei seiner schlechten Suchmaschine. Und dass das Windows immer noch nicht akzeptiert, dass man da einfach mal so Google den Vortritt lassen muss, ist eigentlich ein bisschen quatschig, dass sie da so viel dran haben, dass sie so Lücken und so Falldinger einbauen, dass du da nicht mehr von loskommst irgendwie. Das ist richtig dreist auch. Ja, du willst ja auch, dass dein Produkt von den meisten Leuten gesehen wird oder benutzt wird. Und irgendwann denkt man sich, ja, okay, komm, so schlecht ist es dann auch nicht. Aber es ist halt einfach nicht gut. Bing. Aber die stecken da halt auch viel zu viel Mühen und Geld und Zeit rein. Das ist glaube ich, ein bisschen übertrieben. Kann gut sein, ne? Schweigende Stille. Schweigende Stille. Scheiße. Ich konnte nicht ganz folgen. Ja. Also da bin ich absolut raus. Bei so Technik. Technik wäre so. Hast du einen Technikaufreger? Gibt es irgendwas, was dich technisch aufregt? Was mich technisch aufregt? Ja. Irgendwas, irgendeine App oder so. Irgendeine Funktion. Ja, bei WhatsApp, das habe ich euch aber, ich habe euch beiden schon geschrieben. Das ist unfassbar nervig. Haben wir das für eine Kategorie? Wann kannst du jetzt aufs Knöpfle drücken, Lukas? Reicht das für eine Kategorie, dein Aufreger? Das wird auf jeden Fall für eine Kategorie reichen. Okay, dann drück schon mal das richtige Knöpfle, wenn du es gefunden hast. Bubble Update. Wir haben überhaupt nicht Knöpfle für Technik. Nee. Oh, mein Kopf ist so am Arsch, tut mir leid. Ja, ich habe jetzt gedacht, vielleicht passt es dazu. Passt perfekt. Super, gell? Ja. Nee, also bei mir ist so, wenn ich auf WhatsApp in Gruppen beitrete, dann werden, und ich zu Hause im WLAN eingeloggt bin, dann werden die Bilder und die Sprachnotizen und alles, was in die Gruppe geschickt wird, automatisch runtergeladen und in meinen Aufnahmen gesichert. Aber wenn ich im Privatchat gehe mit einer Person, dann lädt weder eine Sprachnotiz noch ein Bild. Dann muss ich immer extra auf den Download-Pfeil klicken, damit das Bild runterlädt. Bei allen Dateien. Bei allen Dateien. Und nur im Einzelchat. Und nur wenn ich das WLAN anhabe, wenn es über mobile Daten läuft, dann geht es automatisch auch. Und da fühle ich mich wie brutal verarscht. Gerade falsch rum. Ja. Weil eigentlich stellst du ja. Ich glaube, du hast mir sogar einen Screenshot geschickt von deinen Einstellungen. Du kannst ja einstellen, Fotos nur bei WLAN, Fotos bei WLAN und mobilen Daten und so weiter. Und bei dir ist eigentlich, glaube ich, so eingestellt wie bei mir. Aber es tut halt einfach nicht. Und es ist komplett andersrum irgendwie. Ja, und ich habe es auch schon deinstalliert, das scheiß WhatsApp. Und habe es neu installiert. Dann habe ich bei meiner Freundin geschaut, was sie drin hat für eine Einstellung, was mein Vater für eine Einstellung drin hat. Und alle haben das Gleiche drin. Aber bei mir geht's einfach nicht. Schon mal genau das Gegenteil gemacht. In den Einstellungen. Ja, ich habe alles ausprobiert. Okay, wow. Vielleicht haben die da irgendwie so einen Deal mit deinem Mobilfunkanbieter, um dir die Daten, die kostbaren Daten zu entlocken. Die Hunde. Die Hunde, ja, da ist was am Laufen. Die testen es gerade bei dir. Du hast ja dieses Test-Abzock-Update bekommen von WhatsApp und die machen die Einstellungen so, wie sie auszusehen haben, aber die Funktionen sind halt alle komplett falsch. Das wäre bodenlos. Oh, wenn wir das aufdecken würden, da wäre was los, ey. Ja, mir ist nicht geschickt, das ist komplett neu für mich. Hey, echt? Doch, du hast doch gesagt, du hättest uns beiden gefragt da dazu. Ich glaube, dich habe ich gefragt. Aber ich weiß es nicht, aber ich glaube, du hast mir nur über deine Kopfhörer hast dich beklagt. Ah, ja. Das war auch noch akut. Waren einfach die Kopfhörer kaputt. Ich habe die von meiner Freundin genommen, auf einmal ging es. Auf einmal ging es, ja, natürlich. Ich konnte mit meinen Kopfhörern irgendwie nicht telefonieren oder keine Sprachnotizen abschicken. Und dann musste ich immer meine Kopfhörer rausziehen und dann eine Sprachnotiz machen. Aber der Kopfhörer war unten in der Lightning-Buchse oder in der Dings. Nee. In der Lade. Ja. Mit so einem Adapterle. Genau. So ja, ganz Klassik. Ganz oft habe ich jetzt schon mitbekommen bei Leuten, die quasi sich beklagen, ja, über Nacht hat mein Handy nicht geladen, ich glaube, da ist der Kontakt kaputt und so. Und dann merken sie irgendwann mal, mir ist es selber sogar auch schon mal passiert, da habe ich mich richtig dumm gefühlt, dass einfach da unten so viel Dreck reinkommt, weil man tut ja das Kabel einfach mal reinstecken, dann das Handy in die Hosentasche oder irgendeine andere Tasche in den Rucksack rein oder so. Und dann kommt da immer Fussel, kruscht alles Mögliche rein und man drückt es immer weiter rein und komprimiert es da drin. Und irgendwann mal funktioniert halt der Kontakt nicht mehr so gut. Es funktioniert auch, also das gleiche Problem hat man früher auch bei iPods und so gehabt mit der Klinkenbuchse. Aber da war es viel schlimmer. Aber man denkt dann manchmal gar nicht mehr dran, dass man das einfach mal sauber machen sollte. Und auf einmal funktioniert alles wie am ersten Tag. So sofort Kontakt. Ich hatte einen Kumpel von mir, der dann das Handy immer so ganz bestimmt hingelegt, weil er gedacht hat, das Kabel muss irgendwie so abgeknickt sein oder so. Und man darf es dann ja nicht mehr berühren. Da hat sich auch gar nicht mehr getraut, das anzufassen und zu entsperren. Einfach, weil er gedacht hat, da ist so ein Wackler drin und oder vielleicht im Kabel oder in der Buchse vom Handy, aber eigentlich war einfach nur Dreck drin. Danach wieder zack ran und du konntest machen, was du wolltest und es ging perfekt. Ja, das war auch der erste Tipp, den ich dir gegeben habe, oder? Ja. Staub entfernen. Ja, aber so laden ist es bei euch auch so? Also ich habe da dieses, bei mir wird, sobald ich mein Ladekabel einstecke, wird bei mir dieses optimale Ladeverhältnis, Ladezeit angezeigt. Also da steht es mir zum Beispiel dran, bis 4.30 Uhr lädt so und so viel Prozent und dann hört es auf. Und wenn ich dann aufwache, dann ist irgendwie entspannt vom Laden oder nicht ganz unter Strom direkt. Also ja, das ist dieses optimierte Laden, was du ein- oder ausschalten kannst. Ja. Je nachdem, wie du das willst, wenn du ja jeden Abend zu gleichen Zeitpunkt oder zu einem ähnlichen Zeitpunkt dein Handy einsteckst und jeden Morgen gleich aufstehst, so wie ich es mache, dann kannst du das anschalten. Das ist einfach, um deinen Akku zu schonen, akkuschonender zu laden. Okay. Das ist quasi zuerst bis zu den 80% auflädt. Genau. So schnell, also was heißt so schnell, wie es geht, aber und ab den 80% tut es quasi akkuschonend aufladen, dass du langsam auflädst. Und dann morgens, wenn du aufstehst, dein Handy lernt, du stehst jeden Morgen um 5 Uhr auf, dass du um 5 Uhr die 100% erreicht hast. Kannst du einschalten oder ausschalten in der Batterieeinstellungen von deinem Endgerät? Ich hab's, glaub an. Ich hab's, glaub ja. an. Ich hab's bist du generell ein Typ, der so Schnickschnack anlässt, oder? Ja, aber. Oder denkst du, ja, das neumodische Quatschdreck brauche ich nicht? Also, ich bin eigentlich ein Fan davon, weil ich es gern haben möchte, aber ich muss ehrlich sagen, ich blick's gar nicht. Ich blick's nicht. Und dann werde ich auch, das macht mich richtig nervös, wenn ich dann sehe, dass es bei anderen brutal klappt und die das super, und ihr redet darüber in jeder Folge und kommt mit jedem technischen Schnickschnack klar und ich hab's gar nicht im Griff. Genauso wie induktives Laden. Ich hab zufällig bei meinem Auto, das ich gekauft habe, war zufällig induktives Laden dabei. Das ist ja der größte Scheiß. Das ist ein richtiger Scheißdreck. Ja. Also ich lege das Handy rein und es lädt so maximal von einer Fahrtstrecke von 25 Kilometer vielleicht 6%, 5% und mein Handy wird einfach nur scheiße heiß. Ja, das ist Problem. Hast du ein Fabrikat von VW? Ja, ja, ich habe es gehört. Das ist nämlich das Problem, da muss nämlich das Handy exakt richtig liegen, dass es optimal lädt, ansonsten geht die Spule kaputt. Da geht, glaube ich, alles kaputt, wenn das Handy zu warm wird. Nee, wenn es daneben liegt, dann geht's kaputt. Also die Spule oder das Handy? Die Spule vom Handy. Ich weiß nicht, ob dann alles kaputt geht, bestimmt, aber auf jeden Fall ist es nicht geil. Ja, also ich würde es auch niemandem empfehlen, sein Handy induktiv zu laden. Ich habe es selber probiert mit einem älteren Handy, das ich hatte. Und da habe ich gemerkt, nach 2 Jahren oder sowas kann man ja immer so mal testweise gucken, wie viel Prozent noch die Qualität vom Akku ist oder die Ladekapazität oder ja, so. Ja, genau. Und die war deutlich niedriger und alles, was ich anders gemacht habe, war nachts das Handy, also jede Nacht das Handy einfach auf so einem Ladepad zu laden und keine Ahnung, das spart eigentlich nichts, du machst sogar Strom kaputt, weil nicht 100% von dem Strom, das du da reindübelst in diese Ladespule, das Ladepad, kommt am Handy an und dann wird es warm, dein Handy, dein Akku geht kaputt und es braucht viel länger zu laden, wie einfach mit einem Kabel dran. Aber warum gibt es das dann? Weil Leute faul sind, faule Hunde. Ja, ich zum Beispiel. Du bist ein fauler Hund. Ja, ich habe 2 zu Hause. Das aber ist so von beiden Seiten. Nee. Aber hast du Originale von Apple? Also gibt es überhaupt? Es gibt kein Originales von Apple. Es gibt nur eins, das wird verkauft. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile eins gibt für MagSafe. Das weiß ich nicht, aber ich habe eins gekauft damals noch für mein iPhone X, das kein MagSafe hatte. Und das wird unterstützt von Belkin, heißt die Firma, glaube ich. Und die sind auf der Apple-Seite und werden da verkauft. Ah, okay. Und ich habe noch einen Dulli von Amazon, weil das kann man so schräg draufstellen. Und dann kann man noch seine Uhr in so einen Halter reindingsen und die AirPods reinstellen. Das hat mich überzeugt, aber es ist ein richtiger Kack. Weil die Aussparung, wo du die Apple Watch seitlich reinhängst, passt einfach nicht. Wenn du da das Ladegerät reinklippst, kommt die Apple Watch nicht weit genug ran, mit dem induktiven Teil, dass das nicht geht und deswegen muss ich mein Apple Watch Ladekabel einzeln legen. Oh. Deswegen bin ich auf der Suche nach dem idealen Ladestation für alle 3 Geräte, AirPods, Apple Watch und iPhone. Soll ich dir was drucken? Boah. Ich habe mir für die Watch habe ich mir so ein Ding gedruckt, das finde ich auch ganz cool, weil die Uhr dann nachts wie so ein Wecker ist, da wird dann groß einfach die, wenn du nachts aufwachst, kannst du glaube auf den Tisch klopfen. Ja. Also du musst nicht die Uhr blind finden und berühren oder so, sondern klopfst einfach auf deinen Nachttisch und dann geht die kurz so ganz sanft an, dass du nicht geblendet wirst und dann zeigt sie die Uhrzeit, dann merkst du, es ist erst 3 Uhr nachts, ich kann noch schlafen. Bei mir ist es in dunkelgrün. Ja, ich glaube immer grün. Ja, sehr angenehm, auf jeden Fall. Ja, wenn du Beratung brauchst, Lukas, dann stehen wir gern zur Seite und können dir alle neuen Features erklären, von denen wir zumindest wissen, was sie machen. Ansonsten. Jetzt auch meine Freundin, die sagt zu mir, es gibt neue Emojis. Manche Leute sind da richtig heiß auf neue Emojis. Ich gucke da rein und auf einmal jeder Instagram-Post von jedem mit diesem neuen Herz. Was ist neu? Das habe ich glaube ich nicht gesehen. Also ich kann es jetzt nicht machen, aber weißt du, welches ich meine, Felix? Das, da wo jetzt von der anderen Seite auch diese Hand kommt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, sind die nicht beweglich, die Emojis? Ich glaube sogar. Ja, also die bewegen sich, sind quasi GIFs, nur als Emojis. Habe ich auch schon öfters mal gesehen in diversen Instagram-Posts oder Stories. Also nicht, ja. Und hierzu hätte ich die gute Überleitung zu unserem Mandela-Effekt. Oh, jetzt geht's los. Okay, krass. Gerade wo wir beim Thema Emoji sind. Also es gibt ja den Mandela-Effekt. Für manche, die den nicht kennen, Shit, ich weiß nicht, ob ich es gut erkläre, ansonsten Patrick, du korrigierst mich einfach. Ich weiß auch nicht die genaue Definition. Also es gab eine Frau, die war felsenfest davon überzeugt, oder der wurde auch nie das Gegenteil irgendwie erläutert oder gesagt, dass Nelson Mandela schon tot wäre. Und seitdem die das geglaubt hat und auf einmal liest sie in der Zeitung, dass er erst gestorben ist vor kurzer Zeit. Also natürlich jetzt nicht, aber war vor kurzer Zeit. Und dadurch ist dann der Mandela-Effekt entstanden, also durch eine Sache, die, wo man sich zu 100% eigentlich sicher ist, wo man nie in Frage gestellt hat, ist nie so passiert, war nie so oder hat es nie so gegeben. Und jetzt meine allererste Frage an euch, habt ihr schon mal den Räuber-Emoji bei WhatsApp gesehen? Ja, habe ich. Ja. Ziemlich sicher. Hey, ich hätte gedacht, das ist jetzt so ein neuer Emoji. Ja, das ist so, also wahrscheinlich gibt es ihn jetzt nicht, aber ich habe einen im Kopf, das ist so ein Räuber und der hat so einen Geldsack und ich glaube, da fliegen so Geldscheine aus diesem Sack raus. Der Sack ist braun. Okay. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es den gibt. Ja. Da muss ich dich leider enttäuschen. Den gibt's nicht. Natürlich. Das kann es nicht sein. Also dann gibt's auch, den gibt es als Mandela-Effekt quasi und noch den anderen, der so gelb, wie der ganz normale Emoji ist, und dann diesen schwarz-weißen Sträflingsklassiker Kittel anhat und noch diese Augenbinde. Ja, Gibt's auch nicht. Wurde nie irgendwie von irgendwem ins Leben gerufen. Nichts Offizielles. Aber jeder sagt, man hat den schon mal gesehen. Jetzt okay. Die Zuschauer daheim denken sich ja auch 100%. Ich guck gleich mal nach. Ja, ich guck gerade nach. Bei Emojis guckt man heutzutage ziemlich lang nach, weil es einfach Hunderttausende gibt. Ja, viel zu anstrengend. Ich glaube, wir verwenden auch viel zu selten die Emojis für die passenden Szenen oder passenden Chatverläufe. Also ich glaube, man könnte mehr mit Emojis arbeiten. Ja, aber es fehlen halt trotzdem ein paar wichtige. Echt jetzt? Ja, der Daumendrück-Emoji. Ich habe, glaube auch, genau wo du vor der OP, habe ich dir gesagt, ich wünsche dir viel Erfolg oder sowas. Und dann habe ich ja den da, glaube ich, gemacht. Genau. Und das ist ja quasi der Amerikaner, also der Finger, so wie wenn man sagt, man schwört auf irgendwas. Oder wann benutzt man das noch? Weiß ich nicht. Wenn man lügt? Der sucht immer noch. Es gibt einfach nicht den Räuber. Ich habe genau das richtige Bild im Kopf. Das ist verrückt. Gell? Aber jetzt habe ich noch zwei andere Beispiele, die legen wir dann noch, oder nee, sogar vier weitere als Bild, die legen wir dann, glaube ich, in unsere Instagram-Story rein. Ja. Okay. Pikachu. Kennt ja jeder von Pokémon. Ja. Hinten am Schwanz, ist der gelb oder ist der schwarz? Ja, ich weiß es. Patrick, du. Wieso ist da ein Kringel um das Schwarze? Ja, entweder weil der Schwarze das Richtige ist oder weil der Schwarze das Falsche ist. Aber wieso ist denn da ein Kringel um den schwarzen Schwanz? Ja, weil das, weil das der Unterschied ist. Den sehe ich doch auch so. Ja, ich bin mir sehr sicher. Oh, ich glaube, ich habe sogar früher als Window-Color Pikachu gemalt. Und da muss man ja sogar den Schwanz ausmalen mit einer Farbe. Und das versuche ich gerade in mein Gedächtnis zu rufen, ja. Ob ich das... Schwarz, aber wenn man da die. Also ich. Nee, der ist schwarz. Nee, der ist nicht schwarz. Der ist nicht schwarz. Was? Der war nie schwarz. Komm, Alter. Der war nie schwarz. Hat es sonst noch irgendwo schwarz? Das hat auf dem Rücken so Streifen, gell? Weil wieso kommt man auf die Idee, Ohren, dass es schwarz sein kann? Weil die Ohren schwarz. Und dann denkt man vielleicht, dass alle Endungen von den Körperteilen vielleicht schwarz sind. Ja. Aber ich glaube, würde ich ein Bild von dem Pikachu sehen, wo der Schwanz schwarz ist, würde ich nicht sagen, dass es falsch ist. Nein, auf keinen Fall. Verrückt. Der googelt wieder. Der glaubt nicht. der fühlt sich richtig verarscht. Weil die Kackohren halt schwarz sind. Okay, nächstes Beispiel. Okay, was kommt jetzt? VW. Welches ist das richtige Zeichen? Tust du noch, Kann schon ruhig in die Hand nehmen. Welches ist das Richtige? Entweder ist das V und das W in der Mitte getrennt mit Blau. Genau. Oder also wie der Hintergrund. Oder die sind verbunden, dass es... Es gibt nicht auch eine Fußballmannschaft, wo das so durchgeht, die Buchstaben? Wolfsburg. Ja, aber, grün, gell? Mhm. Aber ich bin richtiger Fußball. Die haben auch VW als Brustwerbung. Das ist Hauptsponsor bei denen. Ja, genau. VW, ich sag das Rechte, also das Unterbrochene. Ja. Ich bin mir wieder sehr sicher. Nee, es kann gar nicht das Linke sein, aber wo soll denn das V sein? Obwohl, Meine Güte, Alter. Hey, wenn du das vor allem bildlich vor dir siehst, kannst du es dir so gut vorstellen, dass es einfach richtig ist. Dass beides richtig ist, genau. Nee, das Rechte ist so falsch. Also das mit dem Strich in der Mitte, das ist sowas von falsch. Also du sagst... Das linke ist das wahre, einzig wahre Logo. Nein. Natürlich nicht. Nein, Patrick war richtig. Also das Rechte ist richtig. Hey Mann. Das gefällt mir, das Spiel. Hey, aber ich denke jedes Mal, ich habe recht. So, dann kommen wir noch zu, weiß ich nicht, ob ihr das überhaupt schon mal gesehen habt. Also es geht um den Febreze, die Sprühflasche. Oh. Oh. Und hier stand die Frage, Febreze mit einem E oder mit zwei E? Könnt ihr euch ruhig wieder angucken? Ich brauch's auch wieder, ja. Mit so rumwischen Febreze. Oder was? Ja, ich glaube nach rechts von dir aus. Febreze oder Febreze? Febreze. Benutzt du Febreze privat persönlich? Nee. Nicht. Ich benutze. Oh, das ist, da bin ich mir Ente, jetzt wie heißt das? WC-Ente. WC-Ente. Ja. WC-Ente benutze ich meistens. Ja. Ich lasse dich dieses Mal zuerst antworten. Fair. Ja. Fair. Felix ist ja auch gut in dem Spiel, deswegen. Febreze, ich glaube, ich habe das noch nie gekauft in meinem ganzen Leben. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen nicht. Teurer. Ja, glaube ich, das kann ich mir nicht leisten. Nee, aber ich gehe jetzt davon aus, dass du nicht dass dein Hauptaugenmerk auf Putzmittel legst. Das ist richtig, das ist vollkommen richtig. Ich tue auch generell nicht gern und viel einkaufen, das lasse ich alles jemand anderes erledigen. Lebensmittel? Okay. Mache ich auch ganz ungern. Ich gehe jetzt mal nach einer anderen Logik vor. Mhm. Und zwar weiß ich es nicht, aber auf der einen Flasche, die du zeigst, ist das Lenore-Logo und das ist ja die Firma dahinter. Oh, das ist Schummeln jetzt auch. Und auf der anderen ist kein Lenore-Logo. Deswegen sage ich, man schreibt Febreze mit einem E. Ich hätte auch ein E gesagt. Ja, ist richtig. Also mit einem E. Ich glaube, das kommt daher, weil man Febreze sagt und das E dann so betont, dann denkt man, ja, dann muss es auch. Dann müsste ja eigentlich Febreze heißen. Ja. Mit Doppel-E. Oder würde es so aussprechen wollen, wenn man es so lesen würde. Ja. Breeze ist ja auch, glaube ich, englisches Wort für Brise, oder? Das schreibt noch auch mit zwei E. Von dem her denkt man, man hat das Wort vielleicht schon mal gesehen, aber halt nicht. In dem Zusammenhang. Mit dem Produkt in Verbindung, genau. Ich glaube, Breeze kommt von Brief. Weiß nicht. Jetzt haben wir das letzte Bild. Jetzt bin ich gespannt. Der Herr von Monopoly. Der Herr von Monopoly. Ob der ein Monokel hat oder nicht. Ob er ein Monokel hat oder nicht. Ich weiß es. Da weiß ich tatsächlich die Auflösung. Mhm. Aber auch nur, weil ich das, glaube ich, in so einem Mandela-Video gesehen habe. Und da habe ich ganz sicher das Falsche gesagt. Okay, was ist das Falsche? Das Falsche ist, dass er ein Monokel hat. Ja, das ist falsch. Er hat kein Monokel. Aber es passt so perfekt. Aber einfach. Es wäre so geil, wenn Monopoly Monokoli heißen würde. Ja. Und meine Meinung, korrigiert mich, aber ich finde Monopoly sollte Monopoly heißen, weil es von Monopol, also von Monopol kommt. Ja. Weißt du, was ich ewig lang auf meiner Podcast-Liste stehen hatte? Monopoly. Monopoly, weil meine Oma hat es mal gesagt und ich fand es voll witzig und dann habe ich mir ewig lang darüber Gedanken gemacht, weil sie hat es quasi noch nie gespielt. Dann hat gesagt, ja, wir können auch Monopoly, habe ich gehört, das ist ein gutes Spiel, das könnten wir spielen und so. Und da habe ich gedacht, wie kommt man auf die Idee, das falsch zu sagen? Aber eigentlich ist es genauso plausibel, das so auszusprechen. Ja, und alle lachen mich aus deswegen. Aber ich würde jedes Mal Monopoly sagen, weil es einfach das richtige Wort ist. Ja, da gibt es auch, habe ich eine Frage schon an euch. Kennt ihr irgendwelche Wörter, wenn ihr die jetzt zum Beispiel bei anderen Leuten hört? Auch Deutsche können Deutsche sein, halt aber aus anderen Bundesländern, die Wörter komplett anders aussprechen. Zum Beispiel jetzt Montana Black, der zum Beispiel zu Sprit sagt dir Sprit. Also gibt es da irgendjemand auch bei euch im Umfeld oder so, der ein Wort ganz besonders ausspricht? Ja, mein alter Gruppenleiter, also mein alter Chef, mein alter Vorgesetzter, der hat immer anstatt Rad, also Fahrrad, hat er mal Rad gesagt. Und das habe ich übernommen, das fand ich cool. Fahr mal mit dem Rad. Ja, ich habe auch so ein Beispiel aus dem Geschäft. Und zwar hat auch ein Kollege mir die Story erzählt und seitdem machen wir uns über denjenigen lustig, weil der hat anscheinend immer zu diversen Teilen nicht Teil gesagt, sondern Doyle. Doyle. Nimmst das Doyle und montierst dahin, nimmst das Doyle. D-O-I-L. Geil. Ja, und seitdem sagen wir immer Doyle. Ja, das ist so, kommt aus dem Schwäbischen, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Und das ist so krass falsch. Ich weiß auch, dass der Digi Son Grusso wird ausgelacht, weil der ja in Heidelberg studiert und da bei einer Firma schafft, wo Bücher ausliefert. Und da haben sie sich drüber lustig gemacht, weil er gesagt, bis Montag. Und das heißt, verstehen die nicht. Die verstehen die gar nicht. Die gucken dich da an. Montag ist halt, wenn du das so aussprichst, weiß niemand, was du meinst. Bis Montag. Obwohl es mir viel freundlicher klingt wie bis Montag. Ja, das klingt so, muss ich dich am Montag wieder sehen, Alter. Geh mal weg, ey. Bis Montag. Bis Montag. Okay, dann hätte ich noch zwei mündliche Beispiele. Und zwar, ihr kennt ja alle Queen, We Are The Champions, das Lied. Klar. Hm. Und wie endet das Lied, ist schon meine Frage. Also mit einem Satz endet es ja meist. Also es endet mit einem Satz. Of the world? Of the world wäre auch mein erstes Go-To-Ding gewesen. Aber dann muss es falsch sein. Es muss so falsch sein. Oh Mann. Ja, weil überleg doch mal, alle singen doch immer zum Schluss. Of the world. Of the world. Aber ja, alle. Aber safe geht es danach noch weiter. Und kennt man das Ende? Kennen das allgemeine Menschen? Fadet es nachher nicht einfach so aus, ja, in so einem Sing-Sang. Mit so einem Geplänker. Und hat gar nicht so einen, hat es einen definierten Schluss, das Lied? Ja, ein kompletter Satz und dann ist Sabbat. Und dann ist auch ein Schlussstrich. Aber in meinem Kopf war es auch immer drin, of the world. Und dann ausklingen lassen alle Instrumente und dann hört das Lied auf. Und so hört es nicht auf. Nee, es hört einfach auf. Because we are the champions. Ich leg mich fest. Ja, was soll es sonst sein, wenn es das nicht ist? Nee, also müsste ich meine Hand dafür ins Feuer legen, würde ich sie wahrscheinlich eher dafür ins Feuer legen, dass es mit Of The World aufhört. Wahrscheinlich. Ich bin da schon überzeugt davon, aber wenn du so fragst, kann es eigentlich nicht richtig sein. Aber ich sag's trotzdem. Also das offizielle Ende geht einfach mit No Time For Losers. Ah. Und dann hört's auf. Aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wenn es aufhört. Immer so, wie das aufhört. Und ich wollte es noch sagen, ich habe gestruggelt. Den Satz gibt es ja auch noch in dem Lied. Es gab alle so viele Sätze in das Lied. Aber crazy. Das ist echt verrückt. Alter. Okay. Und muss ich mal meine Mutter fragen, die ist großer Queen-Fan. Oh ja. Wow. Ja. Okay. Die wissen das bestimmt nicht. Frontet gegen seine Mama. Ja. Okay, und das Letzte, wo ich sagen muss, das hat mich am allermeisten gecatcht. Wie viele Bundesstaaten hat die USA? Boah, ja. Ich habe 51 im Kopf. Ja, aber sind es nicht? Ich habe entweder sind es genau 50 oder es sind 49. Weil man sagt ja immer Bundesstaaten. Plus Hawaii. Ja. Und meint dann, wäre witzig. Ich sag 49. Ich sag 51. Das sind genau 50. Ja, das sind genau. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, mir das so einzutrichtern. 50 plus 1. Das ist dann, die Zahl so glatt ist. Das kann nicht richtig sein, denkt man dann, gell? Das, kann nicht eine runde Zahl. Obwohl die schön ist, die Zahl, aber die kann nicht so rund sein. Für was stehen nochmal die Streifen? Ich weiß nicht, wie viele Streifen das sind. Die Sterne sind die Staaten und die Streifen sind die Gründerstaaten. Das sind dann 12 oder 13? Sind 13. Ja. So, Wahnsinn. Krass, das war Wahnsinn. Also, ja, du hast gemeint, also im Vorfeld schon, du hast zwar da viel gefunden, aber das wiederholt sich sehr schnell, weil ich habe auch gedacht, also ich bin auf die Idee gekommen, dass du da vielleicht für uns was vorbereiten kannst, weil ich es auf TikTok gesehen habe und da war ich auch richtig perplex, da waren die Beispiele zwar sehr amerikanisch angehaucht, da ging es auch wie bei Febreze bisschen um, was haben die Whiteout, ob das quasi wie, also quasi wie heißt es bei uns? Tippex? Mhm. Whiteout. Von Big, glaube ich, ist das. Kleine Werbung an der Stelle. Ob man das White wie W-H-I-T-E schreibt oder W-I-T-E, glaube ich. Das war, glaube ich, eins von den Beispielen. Und dann halt auch noch mehr Sachen. Ich glaube, das Monopoly-Ding habe ich auch irgendwann mal gesehen gehabt. Und Coca-Cola war auch noch drin, aber das fand ich zu leicht. Da war nur Coke, aber der Schriftzug sah so gut aus einfach. Einfach Coke, aber es war Coca-Cola Zero und da stand nur Coke Zero dran. Ja. Und weil ich glaube auch in der Werbung, also in der TV-Werbung, sagen die, glaube ich, trink eine Coke Zero oder irgendwie sowas. Ja, die hätten, ich glaube, das Coke-Ding hätte mich überzeugt, wenn es nicht dieses Zero gewesen wäre, sondern einfach nur das Rote. Okay. Dass es quasi das wie so ein offizielles Produkt geben würde oder so. Da habe ich das so, weil es ist ja nur der Schriftzug und dann weiß ich ja nicht, was meint jetzt damit. Klar kann es das irgendwie geben, weil die das irgendwie als Werbung für Aber das eigentliche Produkt weiß ich ja schon, dass immer auf der Flasche eigentlich Coca-Cola draufsteht und nicht Coke. Aber manchmal steht, glaube ich, auch Coke drauf. In meinem Kopf steht auf einer Flasche auch manchmal Coke, Coke drauf. Ja. Auf so einer Special Edition oder so. Aber sowas. Wer kommt da drauf? Gibst du mir eine Coke? Eine Coke? Woher habe ich das abgeleitet? Ja, das sagen schon viele Leute. Coke. Coke? Ja. Coke. Ja, aber ich glaube, das, wie du sagst schon, ich glaube, in der Werbung sagen die auch öfters mal, hast du eine Coke Zero oder... Ja, aber hast du eine Coca-Cola? Das sagt man, glaube ich, relativ selten. Oder eine Cola sagt man. Cola mit K. Ja, und für mich ist auch alles andere als Cola, also als Coca-Cola. Schmutz. Unverschämtheit. Also da gibt es noch eine Sache, habe ich mal probiert. Afri-Cola. Fand ich nicht so schlecht. Aber alles andere. Ist ein hipster Ding, oder? Ja, das ist so wie Club Mate und so. Was hältst du von Starlight-Cola? Vom Aldi oder vom Lidl? Freeway-Cola. Aber das finde ich auch nicht schlecht. Das gab es bei uns auch früher. Das finde ich. Freeway-Cola. 35 Cent, glaube ich. 1,5 Liter. Ich hatte früher immer die Freeway Fanta. Die fand ich. Auch gut. Auch okay, eigentlich. Ich finde die Sprite, habe ich immer bei einem früheren Kumpel immer getrunken. Die war richtig gut. Star-Drink heißt es, glaube ich. Das Äquivalent. Ja, genau. Von ich weiß Freeway. Jetzt nicht, was Lidl oder Aldi ist. Genau, das Äquivalent zu Freeway. Ich glaube, ja. Star-Drink. Ja, aber da gibt's auch bei euch so. Dinge, so Lebensmittel oder allgemein Haushaltsgegenstände, die euch an Freunde oder Bekannte erinnern, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an ein bestimmtes Getränk denke oder mir das in den Sinn kommt, muss ich immer an eine Person denken, weil ich wusste, bei dem zu Hause gab es das immer. Und das gab es zum Beispiel bei mir zu Hause nie. Okay. Ja. Zum Beispiel beim Kumpel von mir, bei Nils Thoman, den kennst du, wie der Name gedroppt. Name-Dropping, sehr gut. Bei denen gab es immer zu Hause wie so ein kleines Apfelsaft als Fass. Also die hatten immer in der Küche so ein 5-Liter-Fässle. Wo so ein Harnisch, wo man so hochdrücken muss, so rote Dinger. Genau, und der ist schwarz. Genau. Hatten sie auch mal einen Karton da? Ja, immer in so einem Karton. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Und ich habe nie sowas bekommen zu Hause. Und immer, wenn ich auch so einen Karton dann irgendwo rumstehen sehe, muss ich immer dran denken, wie wir das immer bei dem getrunken haben. Da hast direkt immer was rausgezapft. Ja, safe. Ich glaube, man kann auch Wein in solchen Dingern kaufen, oder? Oder das weiß ich nicht. Da kommt wieder der Alkoholiker aus. ich trinke nicht viel Wein, deswegen bin ich mir da auch nicht ganz sicher. Aber ich glaube, ich hätte es schon mal irgendwo gesehen, dass das jemand hat. Ja, jetzt, wo du sagst, habe ich auch so ein Ding. Und zwar, ihr kennt doch diese Ikea-Gläser, die geformt sind wie ein umgedrehter Kegel. Ja. Ja, mit den paar Rillen oben dran, glaube ich sogar. Und die gab es immer beim Hauser, ihr kennt auch den Hauser. Ja. Und die hatten nur diese Gläser und das ist jedes Mal, wenn ich so ein Glas habe, wie beim Hauser früher. Ja. Krass. Ja, fällt dir nichts ein, wa? Ja, ich hab währenddessen schon überlegt, aber manchmal fällt es schwer, wenn man jemandem zuhört, gleichzeitig auch noch an irgendwas zu überlegen, vor allem wenn es Freitag ist und man richtig Matsch in der Birne ist. Oh Mann, das kann ja heute noch was werden. Ich wette, wenn wir quasi auf Aufnahme Stopp drücken, fällt mir sofort was ein. Aber in dem Moment weiß ich nicht. Nee. Ja, kennt ihr die Leute, du wirst wahrscheinlich nicht kennen, aber die Leute, die immer das gleiche Bier zu Hause haben, die gleiche Biersorte, Marke. Ja, ist das gut oder schlecht? Schlecht, weil ich habe einen Kollege, der, wir machen immer den Joke, oder er hat zu Hause nur Oettinger. Okay, das ist eine Ansage. Das ist gewöhnungsbedürftig, ja. Ich als Nicht-Biertrinker und nicht kenne, aber ich weiß, dass es das größte Ranzbier ist, glaube ich, weil es am günstigsten schon immer noch scheiße schmeckt. Ja, genau. Okay. Und er macht immer den Witz, und gehen wir mal Otze saufen, Otze, lass einen Otze trinken. Aber das finde ich schon wieder ganz witzig eigentlich. Ja, aber ich kriege jedes Mal würge ich ihn so an und sage so, sowas trinke ich nicht. Genial. Ich hab eine Zeit lang immer das gleiche Bier gekauft. Also immer so trotzdem zwei verschiedene Sorten und so, aber sehr lang das gleiche, ein bisschen drauf eingeschossen, aber jetzt kaufe ich das, was im Angebot ist. Und dann tut man zwangsläufig ein bisschen rumprobieren. Ja, schon. Ich glaube bei uns auch immer das gleiche daheim. Ich glaube Bergbier. Ja, genau. Und glaub Paulaner Hefeweizen. Das steht, glaube ich, bei uns immer. Schwierig bei euch. Dafür müsst ihr mit meinem Vater schimpfen. Ja, wir müssen ja keine Hefe trinken bei deinem Vater. Das wäre auch witzig gewesen. Wir hatten ja überlegt gehabt, ob wir uns heute auf eine Parkbank setzen. Wäre für dich lauftechnisch ein bisschen schwierig gewesen. Oder die Parkbank wäre so nah an der Straße gewesen, dass man die ganze Zeit Auto gestört Geräusche, werden. Ja. Was geil gewesen wäre, wäre bei uns zu Hause gewesen auf dem Balkon, aber. Das sagst du jetzt. Ja, Corona-bedingt. Ach so, also ja. Von mir aus wäre es auf jeden Fall gegangen, aber ich weiß ja nicht. Weißt, ja, wie dann ich mein, machen wir das zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht mal. Weil die nächste Jubiläumsfolge kommt. Weil ich glaub, dann ist auch richtig Sommer. Ja, richtig Sommer ist dann, ja. Weil ich glaube, das ist dann richtig, richtig geiler Vibe. Also draußen, glaube ich, finde ich. Das hat schon was. Boah, aber dann ja, schwitzt man, im Sommer schwitzt man so unter diesen Kopfhörern so. Ihr müsst euch vorstellen, wir tragen, jeder trägt ein Pärchen Kopfhörer, so Bügelkopfhörer und. Gut, man kann auch eigentlich ohne Kopfhörer aufnehmen, geht eigentlich auch. Aber ich finde es irgendwie geil, meine Stimme ganz laut in meinem Am Anfang fand ich es unangenehm. Nö, ich finde es eigentlich sehr angenehm sogar. Und ich finde es auch angenehm, eure zu hören und euch dabei zu sehen. Ja, das ist komisch, wenn man sich nicht sieht, das stimmt. Aber viele Leute, die das erste Mal den dann so aufhaben oder auch. Keine Ahnung, wenn man irgendwie bei einer Bandprobe mal jemand hat, der ins Mikro singt und der sich dann selber direkt hört. Oder Aufnahme ist, glaube ich, noch schlimmer. Aber sich direkt hören, das finden auch manche richtig eklig. Die haben da gar keinen Bock drauf. Ja, beim Singen musst du doch dich selber hören. Ja, wäre von Vorteil. Ja, sonst wird es schwierig. Aber so direkt laut auf Kopfhörern ist wieder was anderes, wie so über eine Anlage, die so nebendran ist und so. Aber seine Stimme im Mikro klingt anders. Haben wir das jetzt schon mal in der Folge gehabt? Ja, mit jedes diesen Mal. Hände an den Ohren dran machen, dann hat man, glaube ich, diese Änderung, die sich ergibt, wenn man redet, weil man hört sonst seine Stimme nur in seinem Kopf drin und so hört man sie quasi nochmal von außen in seine Ohren rein. Irgendwie so. Ja, ich check's auch nicht ganz, aber so ist es. Okay. Eigentlich würde man an der Stelle ein schönes Wasserhahn-Video angucken, weil das steht auch noch auf der großen Lukas kommt zur Jubiläumsfolge-Liste. Du hast aber gesagt, das hat irgendwie logistisch nicht ganz so gut hingehauen. Deswegen. Ja, das geht auf mich 100%. Also den nehme ich auf mich. Aber mach's noch, oder? Wenn das Publikum danach schreit, dann auf jeden Fall. Sonst ist die Insta-Story auch so voll. Die Leute wollen auch mein Video vom Wasserhahn auf Instagram haben und dann schauen wir mal einfach, lass mir die Leute mal entscheiden, welches das bessere Video ist. Ja, aber nee, das ist unfair, weil du weißt doch, so Cutting-Zeug und so mit Musik hinterlegen, da geht's bei mir ein schon Movie, los. Easy. Ja, du musst ja nicht 1:1 nachmachen, ja. Du kannst ja so deine Version machen, du kannst ja drunter Beatboxen oder so ja. Und dann machst du einfach, bevor du da irgendwie Musik raussuchen und drunter schnipseln musst, machst du einfach kurz Rekordaufnahme ins Handy-Mikro rein und dann singst du da kurz ein Liedle rein. Ja. Ja, da habe ich nachher ein Video für euch, das kann ich euch zeigen. Oh yeah. Das war auch genial. Was ich euch auch noch fragen wollte, ist halt ja beides ehemalige, wo ich da gerade Jungschauplatz sehe, Member. Was war so eure witzigste Erinnerung mit mir in der Jungschau? Ich glaube, das ist die gleiche. Weil wenn ich jetzt drin überlege, ich glaub, da war ich nicht. Vier oder fünf ein. Da war ich, glaube ich, nicht mehr dabei bei der Jungschau, wo. Aber dann fang ruhig mal an, sonst werde ich hier unnötig. Ich erinnere mich gut, das war so in den letzten Jahren von der Jungschau, also, boah, wann war das? Keine Ahnung, wie alt waren wir da? 11, 12? So was, hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Ja, du wahrscheinlich noch. Ich war da 10. Ja, so. 9 sogar. Und dann haben wir klassisch wieder Super Deine Mutter gespielt. Ja. Wie geil kann ein Spiel sein? Wie geil. Für die, die es nicht kennen, wir haben einen Stuhl mit 4 Beinen, ganz wichtig mit 4 Beinen, 2 Stühle gegenübergestellt wie Fußballtore und eine Bande drumherum gebildet mit den Holzbänken, die es bei uns im Gemeindezentrum gibt, dass es quasi wie ein Hartplatz ist, dass du ringsherum Bande hast und dann gibt es 2 Teams, wo jeder Spieler durch oder alle Spielteilnehmer durchnummeriert sind von 1 bis 5 und dann wird ein Ball in die Mitte geworfen und eine Zahl gesagt, wer gegen wen spielt. Es dürfen auch gern mehrere gegeneinander spielen und ein Körperteil oder ein Gegenstand in den Raum gesagt, mit dem der Ball zu spielen ist. Ansonsten gilt das Tor nicht. Und dann geht es halt darum, den Ball durch einen der 4 Löcher durch die Stühle durchzuschieben. Und der, wo das als erstes geklappt hat, hat die Runde gewonnen. Ja. So. Das haben wir da gespielt und dann bis jetzt schon immer. Ja, der hat ja selber gespielt. Ja, und du hast dem Spiel auch den Namen gegeben. Ich weiß gar nicht, wie es davor hieß. Ja, aber du hast, wir, ich habe gesagt, ja, wir spielen jetzt und du schreist rein, super deine Mutter. Und dann habe ich gesagt, wir spielen jetzt super deine Mutter. Und dann habe ich einfach das ganz normale Spiel erklärt. Ja, genial. Okay, jetzt. Ja, das war auch so ein Ding, die Namensgründung. Und dann in der gleichen Jungscha-Stunde, wo wir das, glaube ich, das erste Mal gespielt haben oder keine Ahnung. Auf jeden Fall war, ich weiß nicht mehr warum, aber irgendwie sind wir dann rausgegangen und dann hast du einen Bollen Dreck gegessen. Und 10 Minuten später hast du einfach mies abgekotzt. Das war, darf ich glauben? Mit, das war genial. Habe ich mit Henny oder mit Chris, mit einem von beiden, habe ich gewettet, glaube sogar um 5 oder 10 Euro, dass ich Dreck essen, und der hat gesagt, das machst du nicht. Habe ich einmal reinschnabuliert. War aber, Alter, war's guter Dreck. Ja, war jetzt nicht so schlimm, aber ich muss sagen, also meine Jungschau-Zeit, die war durchaus positiv. Die hat mich unnormal geprägt. Das war. Die hat mich geprägt sogar. Ey, unfassbar. Was hast du da mitgenommen aus der Jungschau-Zeit? Viel Scheiße. Wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, was wäre. Kevin Meule und ich. Kennt ihr noch den Schaumstoffwürfel? Oh je, jetzt geht's los. Der eklige, Alter. Der liegt ja da immer noch rum. Ja, bestimmt. Wir haben damals Süßstoff klein gemacht und dann mit dem Geldschein in diese Löcher von der Nummerierung der Zahlen reingetan und haben das dann halt hochgezogen in die Nase und so Zeug. Da distanziere ich mich davon, da war ich glaube nicht mehr dabei. Da war echt. Alles, was mit Süßstoff zu tun hat, da war ich nicht mehr mit dabei. Das sowas hätte ich sofort unterbunden. Das war echt. Das war. Hast du es auch dann stolz zu Hause deinen Eltern erzählt? Wow, nee. Okay. Ich hoffe, Mama, weil das Papa weiß man das immer nicht. Man weiß, die Kinder haben in dem Moment Spaß, aber man hat halt keinen Bock, nachher von den Eltern sich irgendwelche Geschichten anzuhören, weil es gibt halt immer ein Kind, das erzählt es halt zu Hause und dann. Klingt, je nachdem, wie das Kind es erzählt, klingt es halt ganz komisch oder es klingt halt so, die machen alle halt Scheiße, ihren Spaß, niemand wird zu irgendwas gezwungen, was er nicht machen will und so. Und es ist dann so eine Gratwanderung des Zorns einfach. Nee, was war noch? Nee. Ich weiß, dass wir mal auch ein Spiel hatten, wo wir, ich glaube, da ging es auch um 2 Gruppen und alles Mögliche machen und war groß vorbereitet und zum Schluss musste man einfach so schnell wie möglich irgendwelche Sachen essen und trinken und da ging es glaube ich drum, einfach das Gurkenwasser von dem Gurkenglas zu trinken und der Lukas sagt einfach, ja gar kein Problem, zieht es kurz runter, alle anderen Kinder haben sich voll geekelt, aber Lukas gewinnt einfach das Spiel so souverän, wie wenn er jeden Abend zum Einschlafen kurz so ein Gurkenglas trinkt. Das weiß ich auch noch, das war ein bisschen im Kopf, ja. Was haben wir immer noch gespielt? Wie hieß es mit dem kleinen Ball? Was haben wir immer draußen auf dem Hof gespielt haben? Around the World. Around the World. Auch, ja, auch wo haben wir das gespielt? Hä? Wo haben wir das gespielt? Ja, im Stadion. Das war. Im Stadion von der Kirche. Leute, ihr wisst doch schon noch, wie das heißt, oder? Ich weiß, wie es heißt. Ja. Lukas weiß nicht. Die Kanalversprache wäre scheiße. Wir haben es immer genannt, das Oktaeder, weißt du noch? Ah! Gehen wir ins Oktaeder. Ja, jetzt weiß ich noch. Ja. Und da fällt mir gerade auch 3 Stecklers fange ein. Aber starkes Spiel. Okay. Ja. Ich glaube, man müsste mal bei einer guten Party einfach wieder so ein All-Time-Classic-Game auspacken, wenn alle so ein bisschen angeheitert sind. Ich glaube, das bockt schon hart irgendwie. Oh ja, was ist dein Go-To-Spiel, was du dann auspacken würdest? Ja, gerade sowas wie. Ich glaube, das Super Deine Mutter wäre stark, auf jeden Fall. Boah, einfach nur wegen dem Namen. Weil da hat man auch den Vorteil, dass wenn man quasi nicht dran ist, nicht aufgerufen wird als Zahl, kann man einfach kurz außen sitzen bleiben, anfeuern. Anfeuern ist auch mal krass. Deswegen ist Rage Cage auch ein gutes Trinkspiel, weil man da richtig krass anfeuern kann. Und ansonsten hat man kurz eine kleine Pause, wenn man nicht gerade dran ist. 3 Stöckles fangen hat es bis das Problem, dass es sich verläuft. Deswegen würde ich dann eher, wenn man was draußen spielen will, zu Around the World, also Ball hochwerfen. Ein Name wird gesagt, der muss den fangen, alle anderen rennen weg. Und dann muss der, den Ball gefangen hat, versuchen, jemanden abzuwerfen. Das gibt es ja jetzt heutzutage auch in Extremversion mit Eiern und so. Ja, oder genau. Mit Fußball, mit Abschießen finde ich eigentlich auch überragend. Oder mit einem Pfeil, den man in die Luft schießt und dann. Ah, nee. Da geht es darum, dass alle stehen bleiben. Bei Kindsköpfe, gell? Ja. Ich weiß noch, wir hatten immer ganz komische Länder. Weißt du noch dein Land, Lukas, was du immer genommen hast? Ich weiß deins nicht mehr, ich weiß nur noch meins. Nee, aber ich weiß, es war immer brutal fantasierend. Ja. Also. Ja, mein Standardland, wenn's erlaubt wurde von den Mitarbeitern, war das Wunderland von Alice. Ja. Weil das ist auch so lang auszusprechen, bis man dann den Ball hochgeworfen hat, dann ja, ist man schon quasi unterm Ball. Und das ist sehr clever, das zu wählen, ja. Nee, das war jungscher brutale, also fand ich immer super Zeit. Positive Erinnerung hast du da. Ja, nur durchgehend. Aber ich fand, das hat auch sehr geprägt menschlich und sozial. Also nicht nur, weil wir viel Scheiße gemacht haben, ich fand es auch immer irgendwie wichtig, dass wir da ja, zusammengekommen sind und alle hatten immer ein bisschen Bock, auch was, also mit einer gewissen Ernsthaftigkeit beim Spiel zu machen, aber halt auch immer mit brutal viel Spaß und Scheiße verbunden. Ja, das ist halt auch das Wichtigste da dabei. Ja, ohne das geht's nicht. Spaß haben, ja. Sonst können wir es lassen. Und dass alle Bock haben, ist auch mindestens genauso wichtig. Ja, weil wenn einer da hingeschickt wird, weil seine Mom daheim sagt, weil er schon 5 Stunden vor der Playstation hockt, geh jetzt raus und er kommt dahin mit einer Fresse, dann sage ich, dreh um und geh wieder heim. Ja, das ist halt das Problem so. Aber man muss dann irgendwie was finden, wo auch dem Spaß macht und er auch überzeugt ist. Es gibt halt viele, die haben, da fragst du ja, was wollt ihr machen? Ja, Fußball spielen, so, ja, aber dafür musst du in die Jungschar kommen, da kannst du bei deinen Kumpels klingeln, geht auf den Hartplatz und dann kickt er da eine Runde rum. Man muss nicht, aber bis die das dann begreifen und dann trotzdem noch kommen und Bock haben, das ist manchmal ein harter Weg für manche. Aber so war es bei euch, glaube ich, nicht. Die hatte, glaube ich, immer Bock. Also immer, jedes Mal. War's halt geil. Waren auf Achse, ey. Ja, das ja, ihr könntet ja wieder mal Jungschar machen. Boah, ich habe keine Zeit für sowas. So schwierig. Und Lukas erst recht nicht. Da würde ich nur gewinnen wollen die ganze Zeit. Ja, Alter. Ich würde die kleinen Kinder nur abziehen. Aber so ein Jungschar, so ein altes Zusammenkommen, das wäre krass, wenn wir so die ganzen alten Spiele wieder spielen mit den ganzen Leuten, die früher da waren. Das wäre mega witzig. Das wäre unfassbar. So die Hausers, wir zwei oder wir drei. Thoman. Der Thoman, der Chris. Robin Schwarz, ja. Dann hängen wir wieder Fahrräder auf Bäume. Oh, Leute, jetzt. Da fällt mir gerade was ein. Kennt ihr noch die Ex-Freundin von Henny, Franzi? Habt ihr die jemals wieder gesehen? Ja, oder ganz Kontakt oft. Zu der? Echt? Ja, ja. Für mich ist die wie tot. Letztes Mal Pfingstlager, wo die da war die, glaube ich, auch das erste Mal dabei. Die war das erste Mal in Finsterrot. Genau. Und da wurde sie vom Dach getauft, ja. Genau. Genau. Und seitdem habe ich die nie wieder gesehen. Ich habe sie nie wieder gesehen, ich weiß nicht warum. Ja, die ist auf jedem Althütte-Spiel, da kann ich einfach vorbeigehen, da ist sie immer dabei. Also jedes Mal, wenn ich Althütte zuschaue oder selber gegen Althütte spiele, da ist sie am Start. Okay. Ja. Okay. Falls mal wieder das Bedürfnis hast, sie ja, zu sehen. Soll man dann Kontakt herstellen für dich, oder? Ja, Franzi. Gar kein Problem. Die ist immer noch größer als ich. Ich weiß nicht, ob die mich kennt überhaupt noch. Ich war bestimmt safe. Du warst schon ein sehr auffälliges Kind auf dem Zeltlager. Ich glaube, nicht nur wir haben dich geprägt, ich glaube, du warst schon mindestens genauso geprägt mit all deinen Sachen. Oh ja. Oh wow, das war... Oh krass. Schön, schön. Ja, ich glaube... Was ist das? Dein Handy, okay. Wir sind so langsam am Ende angekommen von der Folge. Ja, krass. Es war eine richtige Schwafelrunde. Ja, ist schon schön. Ja. Richtig. Ja, bei krass. 3 Personen muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man. Da bleibt vor allem weniger Zeit, ja, was zu reden, dass dann alle zu Wort kommen. Am Anfang haben wir dich, glaube ich, nicht so viel reden lassen. So. Deswegen war es ganz gut, dass du das vorbereitet hast. Dir macht das nichts. Mir macht, ich bin da. Ich füge genau. mich da. Ich wollte mich dann auch noch ganz lieb bei dir bedanken, weil du hast nicht nur die Sachen vorbereitet, beziehungsweise auch nicht vorbereitet, aber kommt ja noch, ist ja nur ein bisschen aufgeschoben, sondern du hast auch bei 3 Folgen, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, die Beschriftung gerichtet, also den Text, der weiß ich nicht, ob den überhaupt irgendjemand liest, der quasi bei jeder Folge unten dran ist, das ist immer ein anderer, könnt ihr euch immer mal durchlesen, manchmal mehr interessant, manchmal weniger interessant, aber da war bei ein paar Folgen einfach nur irgendwelche Emojis drin, dass da halt was drin steht und die Kontaktdaten vom Podcast, die hast du liebenswerterweise dir alle angehört. Ja. Und gerichtet, und also was heißt gerichtet, quasi formuliert, um was es geht, dass falls man mal wieder irgendwas sucht, man vielleicht das in deine Texte findet, da wollte ich mich ganz recht herzlich bei dir bedanken für deine Mühen und Da fand ich auch was sehr auffällig. Da habt ihr, glaub mal, über einen Hallenbadbesuch geredet. Und der Willi war dann richtiger Assi. Er hat gesagt, er will jetzt sein, er will, wenn er ins Hallenbad geht, dann will er Ruhe haben und jedes kleine Kind, das ihn da abfuckt, würde gern tauchen und so. Das hat er gesagt. Ja, weil er sagt, wenn er ins Hallenbad gehen will, dann will er seine Ruhe. Aber das ist, glaube ich, Hallenbad eigentlich der falsche Ort dafür, oder? Ja, das habe ich mir da auch gedacht. Hab ich gedacht dann, Hallenbad ist immer laut. Ja, habe ich gedacht. Und der Schall bleibt ja auch in dem Bad drin, schon nicht wie im Freibad, wo dann alles da guter schreit, oh, jedes zweite Kind rum. Ja, schon, aber auf der Wiese ja schon manchmal da eine Ruhe, ja. Auf jeden Fall. Mir gerade was ein, kennt ihr noch das legendäre Video von Milan Musa und Willi Lachenmeier? Ich glaube, ja. Glaubt ihr, das gibt's noch? Das stimmt. Ich weiß nicht, ich weiß gerade nicht, welches Video. Das Video. Ja. Ah, das Video, okay. Das Video kenne ich. Das ist unfassbar. Das hat mich unglaublich geprägt. Das war wow. Das war sensationell. Das war. Okay, wow. Das war jetzt noch wichtig zum Schluss. Das kommt nicht auf Instagram, das Video. Wenn das irgendjemand hat. Dann schickt, sollen sie es dir schicken. Auf jeden Fall. Ja, irgendjemand hat es. Ich weiß von Willi, dass der nie irgendwas gelöscht hat. Der hat, glaube von Anfang an alle Bilder und alle WhatsApp-Nachrichten und alles immer auf seinem Handy drauf. Der hat nie irgendwas gelöscht. Also wenn es einer hat, dann der. Das wäre überragend. Wenn Frag schalt mal lieb nach. Das würde mich so, mein Leben so bereichern, das Video wieder. Weil da war es ganz dunkel, Auge. Hinten im Hintergrund war so eine Laterne. Krank. Gut, gut. Also, dann gibt's von eurer Seite noch was. Sonst würde ich das Ganze hier abrappen. Ja, ich würde auch noch geschwind Danke sagen an deine Mühen und ich freue mich hart aufs Video vom Wasserhahn. Da freut sich, glaube ich, jeder drauf. Ja, das wird super. Das wird, da lasse ich mir was einfallen, auf jeden Fall. Ja. Gut. Dann bleibt uns nichts weiteres übrig, als euch ein schönes Restwochenende. Ist jetzt nicht mehr ganz so lang, wenn ihr die Folge hört. Checkt Instagram ab, da kommt jetzt hoffentlich viel. Hm. Mal über ein bisschen was geredet. Felix Buch. Kleiner Seitenhieb an der Stelle. Und ansonsten schaltet wieder ein, wenn es heißt, wir sind euer Podcast, the one and only, Carsten Crusoe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.